Willkommen bei Kratcast, eurem Kraftrad-Podcast. Mit der heutigen Folge, welches Anfängerbike sollte ich mir holen? Oder welches Bike sollte ich mir holen, wenn ich einen Führerschein mache? Genau, nachdem wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, was ihr machen und nicht machen solltet, um euren Führerschein zu bekommen und ihr diesen jetzt bekommen habt, steht natürlich die Frage im Raum, welches Moped kaufe ich mir oder ihr euch vielmehr? Und da möchten wir euch vielleicht einige Hinweise geben. Diese Liste ist natürlich in keinster Weise vollständig oder erhebt Anspruch darauf, Richtigkeit zu haben. Das sind einfach nur unsere Meinungen, unsere Sicht auf ein paar Motorräder. Letztendlich müsst ihr euch ein Motorrad kaufen. Wir versuchen euch nur ein paar Tipps zu geben. Genau. Fangen wir mal an mit A1 Motorrädern. Da hätte ich bei mir jetzt auf dem Zettel die MT125, die designtechnisch für eine 125er echt cool aussieht. Andererseits aber auch wieder ziemlich teuer für eine 125er. Die kostet, glaube ich, so knappe 4,2 plus Überführung, also rechne mal mit 4.500 Euro. Dafür, dass man die vielleicht nur ein Jahr oder zwei Jahre fährt, ist das doch schon ein ziemlich hoher Preis, wenn man sie sich neu kauft, natürlich. Das ist richtig. Also optisch sieht sie natürlich echt nett aus. Sie sieht ja groß aus, erwachsen aus, dafür, dass es nur 125er ist. Was mir hier bei der Google-Bildersuche direkt als Alternative vorgeschlagen wird, ist die Duke 125 von KTM, die ich persönlich auch ganz nett finde. Da gibt es auch eine RC-Variante, das ist diese Pseudo-Rennvariante. Von denen bin ich immer nicht so begeistert, weil man ihnen halt ansieht, dass sie nur 125er sind. Mein Tipp bei 125ern wäre immer, kauft euch eine 125er Supermoto oder eine 125er Enduro. Sprich irgendwie was Cross-fähiges mit größeren Reifen. Das hat zwei ganz entscheidende Vorteile. Die Dinger laufen eh bloß knapp 100-110 km/h. Da braucht ihr nichts mit Stummellenkern, weil ihr eh nicht genug Winddruck habt, dass die Teile vernünftig funktionieren. Das heißt, ihr hängt immer auf einem peinlich aussehenden Motorrad auf irgendeinem Stummellenker. Das ist unangenehm. So eine Supermoto oder so ein Cross-Motorrad lässt sich viel angenehmer sitzen. Glaubt mir, eure Freundin, die vielleicht hinten mitfährt, wird sich bei euch bedanken, dass ihr euch nicht die Sportmaschine gekauft habt. Und selbst wenn ihr einen A2 oder A-Führerschein habt, könnt ihr mit dem Ding immer noch über den Feldweg ballern, wenn ihr ein paar Stollenreifen drauf macht und immer noch Spaß haben. Von daher ist das ja meine Idee zum Thema 125er. Und da fallen mir halt KTMs ein, Yamahas ein, Hondas ein. Guckt euch einfach mal um, was es da gibt in eurer Preisklasse. Ich habe hier auch noch ein Video, das ist leider nur auf Englisch, von Mr. Darth Factor. Der erzählt euch, oder der erzählt, worauf er achtet beim Kauf eines gebrauchten Cross-Motorrads. Das ist natürlich universal einsetzbar. Könnt ihr euch mal angucken und euch mal ein paar Notizen machen, auf was ihr vielleicht beim Kauf eines gebrauchten Motorrades achten solltet. Alternativ natürlich jemanden mitnehmen, der sich damit auskennt. Das ist sowieso immer eine gute Idee, genau. Manchmal klappt es auch, wenn man sagt jetzt hier, Mensch, Herr Fahrlehrer, ich will mir ein Motorrad kaufen, können wir da nicht mal vielleicht zusammen hinfahren? Je nachdem, wie der Fahrlehrer drauf ist. Ne? Also meiner hätte gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Aber die Maschine, die ich mir damals anschauen wollte, die war dann leider schon weg. Passiert manchmal, aber notfalls einfach mal den Fahrlehrer fragen, die haben ja auch in der Regel Ahnung. Meistens, richtig, und manchmal, vor allem, wenn sie selbst fahren. Ja. Und in der Regel haben sie auch ganz gute Kontakte, was den Gebrauchmarkt oder andere Händler, Fahrschulen vielleicht angibt, können euch vielleicht noch einen Tipp geben, wo ihr ein Motorrad aus einigermaßen gepflegtem Zustand für vielleicht ein bisschen weniger Geld bekommen könnt. Was ich empfehlen würde, wenn ihr kein großartiges eigenes Einkommen habt, ist aber immer, irgendein Motorrad ist besser als gar kein Motorrad. Das also stimmt. Bevor ihr sagt, ey, ich will hier die neue KTM Duke 125 haben und alles andere ist scheiße und ein anderes Motorrad will ich nicht. Das mag sein, dass ihr das wollt, aber ohne eigenes Einkommen und wenn die Eltern vielleicht bezahlen, ist es halt so eine Sache. Also kein Motorrad ist halt scheiße, von daher nimmt lieber irgendein Motorrad und gerade als A1 in zwei Jahren seid ihr es eh wieder los. Ja, ganz genau. Dann kommen wir direkt zu den A2-Motorrädern. Richtig, da gibt es ja in letzter Zeit sehr große Auswahl und du hast da auch einiges aufgeschrieben. Genau, fangen wir mal hinten an oder beziehungsweise bei den neuesten Motorrädern, zum Beispiel der BMW G310, die wir jetzt auch letztens ja, auch schon vorgestellt haben, mehr oder weniger. Ist zwar noch nicht draußen, aber je nachdem, wann ihr mit eurem Führerschein anfängt, ist das natürlich eventuell eine Variante. Ich weiß nicht, wie teuer das Ding wird. Steht das schon fest? Nein, es gibt Nee. noch keinen Preis, soweit ich weiß. Aber es wird auch irgendwo bei, ich schätze mal, 5000 Euro liegen, denke ich mal, ne? Ungefähr. Vermutlich 5, eher 6, denke ich. Ja. Und genau, ebenso die MT-03, die jetzt auch nächstes Jahr rauskommt. Eine neue Version zumindest. Es gibt ja schon eine alte MT-03. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die schon nicht mehr gebaut wird. Das ist auch, glaube ich, schon ein paar Jahre her, ne? Die ist auch schon ein bisschen älter, soweit ich weiß, Ja. ja. Ja, und sonst gibt es halt auch von KTM halt die Duke 390, die halt schön leicht und wendig ist. Richtig, müsst ihr aber beachten, muss gedrosselt werden für A2, weil sie ein ganz klein bisschen zu leicht ist. Sie hat nicht zu viel Leistung, aber sie ist zu leicht. Aber da könnte euch der KTM-Händler mit Sicherheit mehr erzählen. Ja, und wo du gerade von Drosseln sprichst, natürlich gibt es halt auch viele Motorräder, die ihr kaufen könnt, die ein bisschen mehr Leistung haben, aber halt dementsprechend gedrosselt werden können. Zum Beispiel auch die MT-07, die halt auch ziemlich leicht ist und auch ja, als Anfängerbike eigentlich zumindest gedrosselt auf jeden Fall mal eine Möglichkeit wäre. Das ist ja sowieso eine Überlegungs-, also ein Faktor, über den ihr nachdenken müsst. Die Variante 1 ist, ihr kauft euch ein dediziertes Motorrad, das wirklich für A2 geeignet ist. Da gibt es gerade von Honda, habe ich in den letzten Folgen schon in die Shownotes getan, sehr, sehr viele Motorräder, die dediziert für A2 geeignet sind. Da gibt es auch ja, rollerartige Motorräder, mir fällt da die Vultus ein zum Beispiel, oder diese ganzen Doppelkupplungsgetriebe-Motorräder von Honda, die es da gibt. Die wirklich ja sehr stark auf Fahrkomfort, auf Anfängerfreundlichkeit ausgelegt sind. Sehr viele rein Zweizylinder, was ein sehr angenehmer Motor ist, weil der nicht wirklich viel Charakteristik hat. Was die Alternative natürlich ist, ist euch ein Motorrad kaufen, das ihr legal in Deutschland, also legal auf A2 drosseln könnt, in Deutschland ja sowieso, aber vielleicht auch eine Maschine, die ihr, womit ihr dann auch ins Ausland fahren dürft. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Und die ihr dann einfach, wenn ihr A habt, weiter benutzen könnt, wo ihr die dann einfach aufmachen könnt, um sie dann weiter zu verwenden. Meine F800 GS, die ich zum Beispiel habe, wäre da auch ein gutes Beispiel. Die ist auch ein sehr beliebtes Motorrad, um es erst zu drosseln und es dann aufzumachen. Die F700 GS ist vielleicht die bessere Variante, weil die sind nicht so teuer ist und auch eher die Straßenfraktion ein bisschen mehr anspricht mit den gegossenen Rädern. Die andere Variante, wenn ihr nicht ganz so viel Geld zur Verfügung habt, ist natürlich, euch ein etwas älteres Motorrad zu kaufen. Mir fallen da jetzt spontan sowas ein, wie zum Beispiel die Yamaha 690, die XJ, die ich habe, oder auch andere Motorräder, sowas wie eine Honda Bandit oder eine Honda CB, CBR, CB, C, was auch immer. Diese. CBF, CBR, Genau, die je ganzen nachdem, Naked-Motorräder, verkleidet. die verkleideten Motorräder, genau, die ganzen Vierzylinder 650er, die sind natürlich schon alle uralt, aber die sind erprobt. Da ist nicht viel dran, was kaputt gehen kann. Und wenn es kaputt geht, dann ist es nicht besonders teuer. Da gibt es Drosselsätze für, einfach mal entsprechend danach gucken, was euch da eventuell mehr zusagt. Und die Teile sind halt unglaublich günstig. Gerade bei der XJ650 von Yamaha, die Dinger gehen für 500 oder weniger Euros über den Tisch, wenn ihr ein bisschen schraubaffin seid und selber ein bisschen was machen könnt und wollt, ist das vielleicht eine Option. Wie ich schon sagte, irgendein Motorrad ist besser als gar keins. Genau. Ja, das gleiche gilt halt auch für halt A-Motorräder. Da könnt ihr auch, entweder habt ihr halt das große Geld und könnt euch irgendwas Neues kaufen, oder halt, ihr fahrt eine Saison, kauft ihr euch halt irgendwie was für 500 Euro, wie halt XJ650 zum Beispiel. So habe ich das ja auch gemacht. Fahrt die eine Saison oder eine halbe nur, damit ihr euch auch etwas gewöhnt an das Motorradfahren, weil Fahrschule ist nicht wie ein tägliches Motorradfahren. Das macht ihr vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche Motorradfahren, wenn ihr zur Arbeit oder zur Schule oder wie auch immer fahrt, dann fahrt ihr da vielleicht täglich mit. So kriegt ihr ein bisschen mehr Erfahrung und könnt dann irgendwann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr auf was Neues quasi setzen ohne dass ihr Angst haben müsst, dass ihr zum Beispiel das Ding mal fallen lässt oder so. Das kann natürlich auch schnell mal passieren, wenn man noch nicht sehr routiniert damit ist. So ist es denn nicht ganz so schade, wenn man ein 500-Euro-Bike irgendwie versenkt, ein paar Kratzer rankriegt, als wenn ihr ein brandneues Bike irgendwie nach einer Woche irgendwie in Dreck legt. Das ist ja eher unschön. Richtig, und gerade als Anfänger kann das immer mal passieren, dass euch das Motorrad irgendwo auf dem Parkplatz umkippt oder weiß ich, wenn ihr irgendwo auf dem Schotterweg mal anhaltet, kann euch so ein Ding mal umkippen. Das gehört alles dazu. Oder in der Garage. Oder in der Garage, so wie bei dir. Wenn man gar nicht da ist, ja. Genau. Ja, aber sonst, was gibt es sonst noch für A-Motorräder? Die klassischen Motorräder natürlich, wie auch in der Fahrschule oft genommen wird, zum Beispiel die ER6N. Viele haben auch die Suzuki GS500E, was halt auch ein bisschen was Älteres ist. Und sonst die MT-07 von Yamaha, die ich fahre, würde ich nur empfehlen, wenn ihr vorher schon mal was anderes gefahren seid. Weil da die Gefahr eines Wheelies im ersten und zweiten Gangs doch ziemlich hoch ist und für einen ganz Unerfahrenen vielleicht überfordernd sein kann. Das ist richtig, die Gefahr besteht an der Stelle natürlich immer. Gerade mit leichten Motorrädern, die dann doch relativ gut ausgestattet sind und relativ viel Drehmoment haben. Was ich noch zu bedenken geben möchte, ist, wenn ihr euch ein Motorrad kauft und ein bisschen mehr Geld ausgeben könnt und wollt und mit A2 vielleicht sagt, hey, ich nehme ein A-Motorrad und drossel das, schaut, dass ihr ein Motorrad kriegt, was ABS hat. Ja. Es werden natürlich viele sagen, ABS brauche ich nicht, bla bla bla. Das ist gut. Wenn ihr ABS nicht braucht, hey, super. ABS ist wie eine Krankenversicherung. Die ist so lange top, wie ihr sie nicht braucht. Aber wenn ihr sie braucht, ist sie da. Von daher, es tut nicht weh, da die paar Euro vielleicht mehr auszugeben und irgendwas mit ABS zu holen. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, ohne ABS hätte ich mich am Anfang ein paar Mal richtig kräftig auf die Fresse gepackt. Vor allem mittlerweile, die ganzen neuen Motorräder haben meist alle schon ABS-serienmäßig mit dabei. Ich glaube, ab 2016 müssen sie es sogar, oder? 2017, glaube ich. 2017. Genau. Aber ja, genau, zumindest demnächst ist es so, dass halt alle neuen Motorräder mit ABS ausgestattet sein müssen. Richtig. Traktionskontrolle ist, denke ich, eine Sache, die braucht man gerade in dem kleinen, in einem kleinen Leistungsbereich eher nicht so. Nee. Die Frage ist natürlich auch, wisst ihr überhaupt, was ihr fahren wollt? Viele wissen am Anfang gar nicht, was will ich eigentlich fahren? Will ich Straße fahren? Will ich vielleicht eher, ja, ein Reisemotorrad, was Adventure-mäßiges haben? Will ich vielleicht eher ein Dirtbike haben? Will ich eine Maschine, mit der ich auch auf die Rennstrecke gehen kann? Das sind ja alles valide Optionen. Und wenn ihr da nicht wisst, was ihr wollt, ist so ein Motorrad im Mischbetrieb vielleicht gar nicht schlecht. Mir fällt da gerade im niederpreisigen Bereich die Transalp ein, die alte von 2001, die auch einen sehr schönen anfängerfreundlichen Motor hat. Die hat einen kleinen 650er V-Motor. Sehr schönes Motorrad, ist auch nicht so besonders hoch. Also auch für die Leute mit kleinen Füßen oder mit kurzen Füßen vielmehr, kurzen Beinen, sehr gut geeignet. Oder alternativ zur Transalp natürlich auch die Africa Twin, die letztendlich das gleiche Segment Reise-Enduro erfüllt. Halt Richtung Straße, eventuell auch Rennstrecke gehen sollte, dann würde zum Beispiel eine 690er Duke für den Anfang auch dementsprechend passen. Richtig, ist auch ein sehr leichtes Motorrad, ist auch relativ niedrig, gerade auch wieder für die Leute mit kurzen Beinen, gerade vielleicht die Mädels, auch eine relativ valide Option. Ja. Wenn man ein günstiges A-Motorrad in der Richtung haben will, vielleicht sowas wie die Honda Varadero, die sind ja auch schon mittlerweile fast 17 Jahre alt oder 15 Jahre alt, kriegt man auch zu guten Preisen und sind unkaputtbar, wie ein Herr bewiesen hat, der über 400.000 Kilometer mit seiner Varadero hinter sich gebracht hat. Grundsätzlich würde ich auch von Billigmarken, die überall auf dem Markt verfügbar sind, eher abraten. Da ich schon von vielen gehört habe, dass die Dinger nicht unbedingt so gut laufen sollen und doch qualitativ halt dementsprechend schlechter gebaut worden sind aufgrund des Preises, ganz klar. Natürlich, wenn ihr euch ein 3.000 Euro neues Motorrad kauft, müsst ihr euch natürlich immer fragen, warum das Motorrad nur 3.000 Euro kostet. Das kommt ja nicht von ungefähr. Nee. Ein Hinweis, den ich noch geben möchte zu Motorrädern, gerade im A2-Bereich vielleicht, wenn ihr euch entscheidet, irgendwas mehr Adventure-mäßiges zu machen. Ich bin ja hier immer für die Adventure-Fraktion zuständig, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Eine Option, die ich da sehen würde, ist vielleicht eine WR250R, also eine Yamaha. Die ist straßenzulassungsfähig. Ist, meine ich, A2-fähig. Weiß nicht, ob sie zu schwer ist oder nicht zu leicht ist. Müsste man mal genau nachgucken, ob das geht. Müsste, glaube ich, gehen. Ich meine auch, weil sie nicht so unglaublich viel Leistung hat. Worauf ihr aber achten müsst, gerade bei den sehr kleinen Kubaturen und gerade bei den Motorrädern, die aus dem Enduro-Bereich kommen, ist das Wartungsintervall. Ihr müsst immer gucken, ob das Straßenmotorräder sind oder Motorräder sind, die für den Enduro- oder MX-Sport gebaut sind, weil teilweise haben die ein Wartungsintervall von 20 Betriebsstunden. Das heißt, ihr sitzt alle 3 Wochen da und wechselt Öl. Das sind zwar immer nur 400 oder 500 Milliliter und das ist auch kein großer Aufwand, das zu tun, aber ihr solltet es halt machen. Seid ihr natürlich, ihr fahrt da mit bloß ein bisschen über die Landstraße, dann ist das alles nicht so wild. Wenn ihr die aber durch mal ein bisschen höher dreht, gerade die Zweitakter, dann ist Wartungsintervall halt eine Sache, die es dort zu beachten gibt. Ja, also ich würde als A2-Motorrad die MT07 klar favorisieren, weil ich fahre sie nun mal jetzt schon ungedrosselt und muss sagen, es ist ein Motorrad, womit Anfänger, aber auch fortgeschrittene Fahrer durchaus Spaß haben können. Es ist immer wieder, kriege ich ein Grinsen, wenn ich da mal ein bisschen doller aufdrehe. Es ist, ja, einfach, würde ich sagen, preis-leistungstechnisch das beste Motorrad in dem Segment auf dem Markt. Meiner Meinung nach. Von den aktuell verfügbaren Motorrädern würde ich da ganz klar zustimmen. Es steht zwar immer auf dem Papier nur 75 PS, la la la, aber das ist bei dem Motorrad gar nicht wichtig. Es ist das Drehmoment, was bei dem Motorrad wichtig ist. Und davon hat es echt ausreichend. Ich bin damit auch schon kurz einmal die Straße hoch und runter gefahren und muss sagen, dadurch, dass es so angenehm leicht ist, sind die nur, in Anführungszeichen, 75 PS überhaupt kein Problem. Nee, absolut nicht. Auch auf der Landstraße, wenn man damit fährt, kann man locker mit seinen Freunden mithalten, die irgendwie Tausender-Bike fahren. Klar, ab einer bestimmten Geschwindigkeit gehen die Vierzylinder halt weg wie Sau, aber die erreicht man auf der Landstraße eigentlich selten. Richtig, das ist natürlich kein Motorrad für die Rennstrecke. Von daher, ja, für die Landstraße denke ich eine ganz gute Option. Ich hatte 2 Varianten aus der Enduro- und Reisefraktion im Angebot. Zum einen die 800 GS, ist ein solides Reisemotorrad, was natürlich nicht ganz preiswert ist, das hatte ich ja schon gesagt. Von daher, falls ihr wirklich nur Straße fahrt, aber was qualitativ Hochwertiges haben wollt und da eine A2 zu A-Maschine sucht, ist die 700er, die F700 GS vielleicht eine gute Option, aber auch die 800 ist eine gute Option. Wenn ihr sagt, ich will aber eigentlich eher so ein bisschen auch mal durch den Dreck fahren und so, denke ich, dass die KTM 690 Enduro R eine super Variante ist. Sie ist halt unglaublich leicht. Sie hat einen Nachteil, sie ist sehr hoch, also für kurze Beine absolut nicht geeignet. Aber sonst knapp 160 Kilo, vollgetankt meine ich sogar. 71 PS, die neue 690, die Duke, wäre auch eine Option. Die neue Duke mit dem neuen Motor jetzt hat, glaube ich, sogar 75 PS Einzylinder bei 160 Kilogramm vollgetankt. Oder alternativ jetzt gerade vorgestellt die neue Husqvarna 701 Enduro oder die 701 Supermoto, was natürlich im Prinzip das gleiche Motorrad ist wie die KTM 690 Enduro oder die KTM 690 SMC, wobei die SMC, ich glaube, ein bisschen hochwertigere Teile hat. Bei der Wahl nehme ich Supermoto, nehme ich Enduro, ich will beides, würde ich immer die Enduro nehmen, weil hochwertige Federelemente haben beide. Und mit der Enduro kann ich ohne Probleme auf der Straße fahren, mit der Supermoto aber nicht wirklich gut im Gelände. Auch eine Option für die etwas kurzbeinigere Fraktion, wenn es nicht ganz so viel Geld sein soll, für den A2A-Bereich ist die Suzuki Gladius. Ist gerne vergessen, das Motorrad, hat einen sehr schönen V-Motor. Sehr angenehm, klingt extrem gut, auch mit dem Originaltopf und ist sehr niedrig. Ich glaube, Sitzhöhe von 760 mm oder sowas, also nichts. Auch noch eine Sache, die man sich mal angucken kann. Ja, wir hoffen, dass wir euch mit den Punkten vielleicht eine kleine Übersicht geben konnten, vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe, ein paar Denkanstöße. Und sagen danke fürs Zuhören. Gerne auf Fatzebook und so weiter vorbeigucken. Liken, sharen, teilen, kommentieren.